Oh, lost place. Mein Kopf ist ein Lost Place. Hinter Gitterbetten tätowierte Cinderellas, die unter Schock stehen. In den Kellern hinter Haunted Hills, Lost Place Kills. An den kalten, nassen Wänden, in Taschenlampen, Lichtkratzen, Schwestern mit Scheren. In den Händen an mehreren, an Denken, die Augen aus dem Gips. Eine Raupe im Gesicht, so ausdruckslos, aus dystrophischen Ursachen. In dunklen Kammern schneidern Hüte oder Uhren, machen Raubbau am Fleisch ausgelaugt. An Zeit in permanenter Dunkelheit, Fleisch wie Kreideschein geht es weit hinein in einen Kopf wie ein Lost Place. Weißes Fleisch lehnt euch zurück, trinkt nen Cocktail mit Eis. Ich hab die Hockeymaske bei und ne Ginger Chainsaw. Rostiges Fleisch dabei. I am Entertainer. I am Entertainer. I am Entertainer. Und die GoBlo implantiert direkt unter die Schädeldecke, korrigiert es meine Leseschwäche, was ich auch mal im Nebel meiner Kettensäge teste. Nur das Beste für die Schwester. Hey, mein Kopf ist ein Lost Place, wie am Eingang auf einem toten Kopf steht. Und du kommst über schwere Treppe, über nasses Laub, nasses schwarzes Laub in dein verlassenes Haus. Schweren Herzens gehen die Holztüren auf, du verfolgst den Verlauf, es wird merklich kühler von Raum zu Raum. Fliegen Falter, nasse Pilze, zersplitternde Fenster, kalte Winde, salzige Luft, nasser verbrannter Geruch, Staub, der von der Decke fällt, über dir zerschlägt etwas oder zerschellt. Ein Hund bellt von weit her, draußen durch das Fenster trinkt permanentes Rauschen, lauter bis der Druck auf den Ohren hast, als wärst du ein Taucher. Und du willst raus, doch da ist jetzt ne Mauer. Und das Rauschen wird lauter, und das Rauschen wird lauter. Der Boden wird nass, das Wasser steigt und es schauert in einem geschlossenen Raum, gefangen wie ne Maus mit nassem Fell, rennst von Ecke zu Ecke, keinen Platz dich zu retten. Das Wasser steigt und steigt, und schon an der Schwelle zu ne Fenster hinaus. Draußen klares Herbstwetter, die Gitterstäbe, keine Chance sie zu brechen. Der Boden senkt sich tiefer und zwingt dich zum Tauchen. Du riskierst deinen Blick beim Öffnen der Augen zwischen Papier- und Tapetenresten, und deiner selbst schwimmt die Silhouette eines riesigen Welses. Er packt dich am Bein mit einem Ruck und einem Ruck und lässt los. Du verlierst deine Luft und wirst bewusstlos, fällst in Dunkelheit in einem Lost Place. In die Dunkelheit, wo die Physik auf dem Kopf steht. Doch lebst noch, hey, warum, na? Weil die Story sonst hops geht. Ah, okay. Dort der Lost Place fortbesteht an einigen Etagen tiefer, tropft dir etwas ins Gesicht, immer und immer wieder. Du wachst auf, neben dir liegt der Fisch, seine Kiemen bewegen sich, sein Maul öffnet und schließt sich. Es ist riesig, du siehst Narben auf seinem Gesicht, du bist selbst unverletzt, doch der Süßwasserfisch atmet mühselig. Der Marienkäfer Angst, wenn man ihn aus einer Pfütze rettet. Der Frosch etwa aus dem Beton am Ende einer Kellertreppe. Oder die nasse Maus aus einem Eimer ohne Deckel. Und wo überhaupt bist du hier? Was ist das für ein kranker Scheiß? Was ist hier passiert? Du hustest und nimmst die Dinge wahr. Und in der Tat, dir ist wirklich nichts passiert. Nur der Ort variiert. Es wird zu trockener hier unter der Erde. Der Raum erwärmt sich, du siehst Schimmel und kleine Feine herrschen. Der Fisch atmet aus und liegt im Sterben, groß wie die Ästhetik. Aus weiter Ferne klingt Friedhofsmusik. Die Bläser der Beerdigung seicht und ziehend wie das Meer so tief. Sleep, my friend, sleep. Yo, sleep, my friend, sleep. Du warst Teil seiner letzten Reise und verlässt diesen Ort, an den viele, viele Kreten vorbei. Du bist scheinbar nicht der Einzigste hier. Und in den Weg hier runter haben einige gefunden. In den Lost Place, wo sie unter Schock steht. Mein Kopf ist ein Lost Place, hinter Gitterbetten tätowierte Cinderellas, die unter Schock stehen, in den Kellern hinter Haunted Hills, Lost Place Kills. An nassen, kalten Wänden, in Taschenlampen, Lichtkratzen, Schwestern mit Scheren in den Händen, an mehreren an Denken, die Augen aus dem Gips, eine Raupe im Gesicht.